Also ich begrüße euch alle im Namen der antideutschen Koalition, die sich gebildet hat, weniger aus Organisationen oder Organisationchen, sondern aus Individuen, die sich assoziieren, um im Sinne der Strömung, die sowohl bürgerliche, antifaschistisch, antideutsch verstehende Leute, als auch vor allem kommunistoide, kommunistische, sozialistisch sich verstehende, revolutionär gesonnene Leute zusammenzufassen, um entsprechend den Deadlock und die Blockierungen, die in der Linken gegenüber den Themen wie jetzt hier der Brennpunkt Iran die Diskussion eher verhindert haben bisher, diese Diskussion zu führen. Deswegen wagten wir als kleine Handvoll von solchen Leuten eine solche Veranstaltung. Und der Sinn dieser Veranstaltung ist eben nicht dieser üblichen Bescheidwisserei, sei es der Common Sense Zeitungsleser oder linken Experten oder der gar der medialen Nahost- und Mittelostexperten wiederum zu lauschen, die Statements von Organisationen und ihren Einschätzungen zu überprüfen. Das müssen wir ja ohnehin, sondern wir wollen eine Diskussion anregen, die an ein paar Thesen sich festmacht und ein paar Einschätzungen sich festmacht, die durchaus nicht organisatorisch eingebundene revolutionäre und zivilisatorische Köpfe getroffen haben in den letzten Jahren. Deswegen haben wir auch einerseits Fatih eingeladen, die bekannt ist als Filmemacherin, die sich auch mit Gender Studies beschäftigt, durch Diskussionsbeiträge. Und du kannst ja selbst vielleicht noch sagen, wenn du möchtest, was du so alles da produziert hast zu diesem Thema. Und die selbst in Deutschland seit 20 Jahren ungefähr lebt, Hintergrund iranisch, hier Stellung genommen hat zu dem Thema in einer ganz bestimmten Weise, die nicht in den Stereotypen der Linken und der antiimperialistischen Ideologie sich bewegt. Zum Zweiten haben wir Jörg Finkenberger gebeten, hier ein paar Statements und Einschätzungen vorzutragen, der bekannt ist von den Veröffentlichungen zum Iran, insbesondere natürlich nicht nur zum Iran, in der Zeitschrift Der letzte Hype, der in Würzburg arbeitet. Auch du kannst ja vielleicht Näheres, wenn du möchtest, noch zu deinem Tun und Treiben sagen. Das muss, denke ich, genügen. Ich selbst bin von Theorie-Praxis-Lokal her vielleicht hier in Frankfurt manchmal aufgefallen, in dem Sinne, dass ich versucht habe, auch zum Iran und aber zu der insgesamt brennenden Frage des Verhältnisses von bürgerlicher, zivilisatorischer, antibarbarischer Bewegung im Weltmaßstab, Weltbürgerkrieg, Israel-Parteinahme einerseits und dem der kommunistischen Realpolitik, nennen wir es mal so, und revolutionärer Realpolitik im Weltmaßstab andererseits immer wieder Diskussionen zu entfachen auf der Grundlage unserer Kurse, die wir seit ungefähr 10 Jahren zur Kritik der politischen Ökonomie und insbesondere auch zur situationistischen Theorie und Praxis veranstalten. Ungefähr vor diesem Hintergrund theoretische Lineamente auszuarbeiten mit einer Handvoll Leute. Das mag auch genügen.